MDR Kultur. Lesezeit. Und dazu begrüßt sie Beatrice Schwartner. Die Schriftstellerin Sibylle Berg steht bei uns im Mittelpunkt in dieser Woche. Drastisch komische Weltansichten dargeboten in literarisch unkonventionellen Formen. Das ist die Stärke von Sibylle Berg. 1962 in Weimar geboren. Sie arbeitete als Puppenspielerin in Naumburg, verließ 1984 die DDR und lebt heute in Zürich. Ihre Bücher sind vielfach ausgezeichnet. Aktuell wurde ihr am 3. September der Thüringer Literaturpreis verliehen. Zu Beginn unserer Lesezeit steht ihr 1997 veröffentlichter Debütroman Ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot. Ein Schlag ins Gesicht der Spaßgesellschaft und inzwischen längst Klassiker in Reclams Universalbibliothek. Zu hören ist die Autorin im Folgenden in einer Live-Lesung vom November 1997 in der Leipziger Südvorstadtbibliothek Walter Hoffmann, in die der MDR-Literaturredakteur Michael Hamitner Sibylle Berg zu einem MDR-Kulturcafé eingeladen hatte. Zu hören sind die Texte Vera trinkt Kaffee und Nora ist unterwegs. Aus ihrem zweiten Roman Sex 2 liest die Autorin die Passagen Pelzmäntel, eine Türkei-Reise und Acht Dinge, die man lieben kann, der dicke Mann. Ich fange mal von vorne an. Vera trinkt Kaffee. Glückwunsch, sagt Vera. Das Wort steht in der leeren Küche, fröstelt. Schaut sich die Küchenzeile an. Versteht ihr alle was? Ja. Langweilt ihr euch schon? Okay. Schaut sich die Küchenzeile an, das Wort, und verkriecht sich unter der Spüle, stirbt daraufhin. Keiner ist da, um Vera zu gratulieren. Was soll mir auch wer gratulieren und vor allem wozu, denkt Vera. Wer bis 30 nicht versteht, worum es geht, wird es nicht mehr begreifen. Vera trinkt Kaffee. Sie guckt dabei ihre Beine an. Da sind blaue Adern drauf, die gestern da noch nicht waren. Seit ihrem 30. Geburtstag findet Vera andauernd Dinge an sich. Dinge, die zu einem Menschen gehören, der nicht mehr jung ist. Das Leben ist wie Autofahren seit Veras 30. Geburtstag. Eine Fahrt, so eine Straße lang und am Ende eine Mauer zu sehen, auf die das Auto auftreffen wird. Und links und rechts nur bekannte Gebiete. Das Auto fährt immer schneller, seit Vera 30 wurde. Warum anhalten? Geht nicht. Aussteigen, um zu laufen? Warum? Vera guckt aus dem Fenster. Bekanntes Gebiet. Ein Hinterhof, ein toter Baum und dann Fahrräder in einem dämlichen Häuschen, damit die nicht frieren. Ich könnte was rausgehen und mir Kuchen holen, denkt Vera. Sie guckt aus dem Fenster und sieht sich über diesen Hinterhof gehen zum Bäcker. Der dämlichen Frau im Bäckerladen freundlich guten Tag sagen. Obwohl sie der jeden Tag eigentlich lieber sagen würde, dass sie eine blöde Kuh ist. Die runde, selbstzufriedene Frau beim Bäcker. Die nachts bestimmt allein in ihrem blöden Bett liegt und schwitzt, weil sie so dick ist und nicht schlafen kann. Weil sie einsam ist und weiß, dass sie es bleiben wird, noch viele Jahre. Und die dann im Laden steht, poliert und sich fühlt, als wäre sie Gott in dem, was sie für Unbescholtenheit hält, in dem, was Angst ist. Vera sieht das so deutlich, wie sie da in dem Laden steht, dass sie unbehaglich wird. Und sie kurz denkt, ob das so ist, wenn eines den Verstand verliert. In welche Richtung läuft Zeit eigentlich, überlegt Vera. Und dann fällt ihr ein, dass diese Frage nicht neu ist und dass schon mehrere Menschen verblödet sind an dieser Frage. Da könnte sie auch gleich über das Universum nachdenken oder Dinge dieser Art, von denen keines wissen kann, ob es sie wirklich gibt. Und weil das ja blöd ist, über sowas nachzudenken, geht Vera raus über den Hinterhof zum Bäcker. Grüßt freundlich, denkt alte Sau und kauft sich Kuchen. Und an der Ecke noch ein paar Margariten. Als Vera klein war, waren die Margariten im Garten das einzig Schöne. Der Rest war ziemlich scheiße. Aber die Margariten waren schön. Vera war manchmal Margaritenarzt und musste Operationen vollziehen. Ab und zu heirateten welche von den Blumen und so Sachen. Und als Vera eines Morgens aufwachte, waren alle Margariten weg. Ihre Mutter hatte sie umgegraben in der Nacht. Vera weiß bis heute nicht, warum. Und sie guckt die Blumen an und fragt sich das. Sie geht hoch in die Wohnung, das damige Treppenhaus, Geruch nach Bohnenwachs und nach Menschen, die nie ein großartiges Leben haben werden. Am Tisch in der Küche sitzt sie dann und isst den Kuchen auf. Sie guckt die Margariten an, guckt ihre Beine an und wusste schon unten auf der Straße, wie sie das machen würde. Jede Bewegung mit dem passenden Gefühl dazu. Herzlichen Glückwunsch, Vera, sagt Vera. Und dann wird ihr schlecht von dem Kuchen und sie übergibt sich. Nora ist unterwegs. Das Licht ist dazwischen. Nicht hell, nicht dunkel, ein bisschen Nebel oder Staub. Über die Straße weht Papier und ein Hund. Es wird früher kalt, als ich dachte. Ich laufe mitten auf dieser Straße, Neubauten. Vor 30 Jahren waren sie neu. Und der ganze Ort träumte vom Reichtum, von Leben und Touristen. Die kommen, so wie die Häuser aussehen, schon lange nicht mehr. Kein Mensch. Ein paar Alte sind noch da. Die träumen von nichts mehr und hoffen auch nichts. Die Jungen sind aufgebrochen in die Stadt, um dort weiter zu träumen. Es klappert, Jalousien längst nicht mehr benutzt. Die Straße endet am Meer. Das liegt da in diesem komischen Licht und sieht so alt und abgestanden aus wie alles in diesem Ort. Weiter hinten in Richtung Horizont stehen zwei dicke Männer bis zum Oberschenkel im Wasser. Sie sehen in entgegengesetzte Richtungen, stehen einfach da. Ich setze meinen Rucksack ab, mich drauf. Das Klappern hört man bis hier, so tot ist das Meer. Ich bin müde. Ich werde nicht mehr weitergehen. Ich habe alles gesehen. Der Ort ist ehrlich. Ich laufe seit einem Monat. Ich schlafe draußen, wenn es dunkel wird und wache auf und laufe weiter. Inzwischen stinke ich. Meine Sachen stinken, meine Haare, meine Zähne, alles stinkt. Nach dem Wein, den ich abends trinke, nach Staub, nach Autos. Ich glaube, gestern hatte ich Geburtstag. Ich bin 17 geworden. Ich habe gedacht, wenn ich weg wäre von zu Hause, wäre es besser. Aber es war ein Irrtum. Hier ist nichts besser. Hier ist es nur hässlicher. Ich sitze auf meinem Rucksack und sehe zu, wie es dunkel wird. Die Männer sind weg. Ich habe sie nicht gehen sehen. Gott hab sie selig. Ein Typ steht neben mir. Er grinst und sein Mund ist voller Zahnlücken. Er hat schwarze Haare und spricht Spanisch. Auf mich ein. Ich habe wenig geredet seit einem Monat. Eigentlich gar nicht geredet. Ich werde auch mit ihm nicht reden. Er fasst mich an. Ich lasse mich anfassen. Er grinst. Ich sehe in seinen Mund. Natürlich gehe ich mit ihm. Ich bin bis jetzt noch mit jedem gegangen. Was soll ich sonst tun? Wir laufen schweigend nebeneinander. Wieder diese tote Straße. Es gibt nur die eine in diesem Ort. Das Klappern hat aufgehört. Jetzt heult der Wind und die Straßenlaternen quietschen. Ich hinter dem Jungen her in sein Haus, Dreck im Hausflur. Die Beleuchtung flackert. Zweiter Stock. Eine gelbe Wohnung und ich im Flur. Im Zimmer eine Matratze, ein Tisch mit Wachstuchdecke. Eine Neonlampe und natürlich kaputte Jalousien. Aus dem Haus kommt kein Laut. Ich sitze an dem Tisch und starre an die Wand. Ich denke darüber nach, was irgendwen dazu bringen konnte, eine rosane Tapete mit kleinen Schiffen zu bedrucken. Der Junge kommt und stellt einen Teller vor mich und weint. Wir essen irgendwas auf. Ich mag nicht rausfinden, was es ist. Und er steht dann auf und zieht mich auf die Matratze, zerrt an meinen Sachen herum und ich liege da. Ich sehe mir seinen Mund an. Der Mund redet spanische Sachen. Er zieht mich nicht ganz aus. Vielleicht, weil das Licht an ist und er meinen Geruch zu sehr sehen kann. Er legt nur Partien frei. Ich zähle die Schiffe. 10, 11, 12 Schiffe. Beim 30. Schiff ist er fertig und rollt ab. Ich stehe auf und es läuft mir die Beine runter. Ich mache endlich dieses mistige Licht aus. So im Dunkeln kann ich liegen und kurz glauben, ich wäre nicht allein. Ich liege und sehe, wie lange die Nacht anhält und wie es zu dämmern beginnt. Und dann gehe ich. Ich fühle mich verklebt und der Morgen ändert nichts daran. Die Straße zum Meer hinunter. Die beiden Männer stehen bis zum Oberschenkel im Wasser und sehen einander nicht an. Mein Mund schmeckt nach Wein und ich friere. Ein Laster nimmt mich mit. Ich habe nicht verstanden, wohin, ein dicker alter Mann. Wir fahren durch leere Landschaften, tote Orte. Ich glaube, ich kann gar nicht mehr reden. Noch nicht einmal mit mir selbst. So eine Stille ist das, alles eingefroren. Zurück kann ich nicht. Ich weiß, dass es dort nicht anders wäre. Ich kann nirgendwo hin. Ich fahre Last und habe Angst davor, dass die Fahrt zu Ende ist. Ich aussteigen muss. Ich will mich nicht mehr bewegen. Alles starr an mir. Der dicke Mann redet ab und zu. Sein Blick stimmt nicht. Er lügt. Er will mich und denkt, ich will nicht. Er weiß nicht, dass ich gar nichts will oder er mich einfach haben kann. Jeder mich haben kann. Es macht mir nichts. Es ist besser, als allein zu sein. Sie nehmen mir für einen kurzen Moment die Entscheidung ab, wohin ich gehen soll, diese Männer. Der Laster hält an vor einem verfallenen Haus. Schrott davor. Daneben ist eine alte Fabrik. Wir gehen in das Haus und er zeigt mir einen Platz, in dem ich schlafen kann. Kalt ist es. Die Matratze ist klamm. Als der dicke Mann kommt, weiß ich gar nicht, ob er es wirklich ist oder ob ich träume. Ich werde immer langsamer, ein neuer Morgen. Ich laufe am Schrottplatz vorbei. Es gibt keinen Sinn, laufen, damit ich nicht einfriere. Die Nächte draußen werden immer kälter. Mir ist kalt. Ich will mich nicht mehr bewegen. Jede Bewegung ist anstrengend. Jeder Tag ist anstrengend. Laufen will ich nicht mehr. Ich sitze an einer Straße, irgendwo, weit weg von zu Hause. Kein Auto kommt hier vorbei. Kein Haus in der Nähe. Die Dunkelheit, die Kälte. Und ich spüre, wie mein Körper die Temperatur der Luft annimmt. Das ist gut. Haben wir alle dieselbe Temperatur. Das sind wieder Sachen, die man lieben kann, zum Beispiel Pelzmäntel. Das Mieseste auf der Welt sind Sachen, die tun, als wären sie andere Sachen. Es gibt schon genug Menschen, die solchen Scheiß veranstalten, Männer, die tun, als wären sie Frauen zum Beispiel. Da muss die Sache nicht auch noch damit anfangen. Lachsschnitzel in Gläsern, rosa, fettig in Öl, lecker. Tut aber nur so, ganz klein steht auf dem Glas Lachsschnitzel aus Lachsersatz. Und warum bitte musste der Lachs sich ersetzen lassen? War er gerade mit dem Haushalt beschäftigt oder hatte er einfach Angst vor dem Tod, die feige Sau? Schlimm auch Pelzmäntel, die tun, als wären sie ein Tier, aber Kunststoff sind. Ein Quatsch. Die gehören bekämpft, brennen auch schön, aber da regt sich keiner auf. Der politisch korrekte Mensch geht nur gegen arme alte Omas, reiche Gattinnen und mittelalte Opernbesucherinnen vor. Und ich mutmaße gar nicht wegen des Pelzes, sondern weil es den kämpferischen Menschen ankotzt, diese Frauen zu sehen, die sich Liftings leisten können und teure Cremes, die in die Oper gehen dürfen, während der Entrüstete meist Pickel vom Lachsersatz hat und lilane Hosen aus Jute anziehen muss. Ich will einen Pelzmantel. Warum soll es dem Nerz besser gehen als uns? Vergleichen wir unser Menschenleben mit seinem, was fällt uns da auf? Der gemeine Nerz hockt in einem geheizten Käfig, frisst, schläft, vermehrt sich und irgendwann wird ihm halt die Lampe ausgeblasen. Nach seinem Ableben hält er mich schön warm und das ist mehr, als man von einer durchschnittlichen Menschenleiche erwarten kann. In meinem Nerzmäntel würde ich ausschreiten und wenn ich schlecht gelaunt wäre, könnte ich mich mit ein paar jungen Leuten herumkloppen, die mit ihren Decken über den Schultern zu Kursen gehen, bei welchen immer gefordert wird, Decke und Socken nicht vergessen. Aber ich schweife ab. Mit meinem kleinen Nerz könnte ich dann also rumtigern, würde nicht mehr frieren, mich nicht erkälten im Winter in einem winddurchlässigen Nylon-Nerz-Imitat und meine Kraft könnte ich für gute Sachen einsetzen. Der Bekämpfung von Lachsersatz, der Bekämpfung von Pickeln, der Bekämpfung von Deckenträgern, weil man alle Nas dran drüber stolpert und sich den Schenkelhals bricht, ins Krankenhaus kommt und dem Land Geld verursacht. Seit Jahrtausenden erhöht sich der Mensch in tote Tiere, weil sie oben Menschen dafür nicht taugen. Und das Einzige, was ich daran hasse, ist, dass jede Pflaume sich einen Pelz leisten kann. Der Pelz muss wenigen vorbehalten sein. Die Masse gehört in Parkas und wer sich keinen Rolls-Royce leisten kann, ist selber schuld. Ich bin gerade etwas aufgebracht, Geifra auf. Auch dabei geht es hier um Liebe. Ich liebe alle Tiere, alle Menschen, besonders wenn sie mich wärmen. Jetzt muss ich schließen, mehrere Kleinsäuger mit wuscheligem Fell haben sich in meinen Spann verbissen. Okay, hier noch so ein Ding, wo ich mal in der Türkei war. Kennt ihr das? Kennt ihr nicht, ja? Okay, so. Eine Türkei-Reise. Hakan am Flughafen. Der Reiseleiter sieht in den Himmel. Kein Flugzeug in Sicht. Wird auch nicht schon wieder eins abgestürzt sein, weil die Idioten so sehr klatschen beim Landemanöver. Und der Pilot sich erschreckt, das Steuer hochreißt, das Flugzeug gegen ein Haus knallt, explodiert, die ganzen Touristen durch die Luft schleudert, Hawaii-Hemden auf den Boden, zersprungene Tosca-Flaschen. Der Reiseleiter lächelt. Wunder gibt es nicht. Das Flugzeug wird landen. Er wird seine 40 Urlauber in einen Bus schaufeln, wird sie eine Woche zu Sehenswürdigkeiten karren, die sie nicht interessieren, wird die immer gleichen Witze machen und ihre Gesichter schon vergessen haben, wenn er sie schaut. Deutsche Gesichter, Paargesichter, alle ähnlich. Jeden Freitag eine neue Gruppe, seit 2 Monaten, noch 4 Monate lang. Hakan atmet tief durch. Allah, sagt er leise. Allah, lass ein Wunder geschehen. Dann sucht er den Himmel nach Explosionen ab. Alles schwarz, alles ruhig, ein kleines Licht. Da kommen sie. Ich, 34, im Flugzeug, erster Tag. In Tragflügel können Blitze einschlagen, Ratten in der Verschalung können Kabel essen, brennende Zigaretten können in Lüftungsschlitze fallen und Kurzschlüsse herstellen, Bomben können explodieren, Ratten können nach dem Verzehr der Kabel die Piloten essen. Nur Idioten haben keine Flugangst. Nur Riesenidioten würden mit Ögertours für 399 Mark in die Türkei fliegen. Als ich die Augen aufmache, ist das Gerät in der Luft. Das sagen vermutlich Profis. Hey, welches Gerät fliegst du heute? Ich im Gerät die Augen auf. Im Prospekt der türkischen Fluggesellschaft ein Bild junger Menschen, die in einem Cabrio hängen. Ein super spritziges Vergnügen im Offroad-Car. Gute Geräte, die Offroad-Cars. Um mich in Dreierreihen unvorstellbare Sitze, die Pauschalreise-Billiggruppe. Pauschalreise, ein Scheiß. Jogginganzüge mit aufgelehnten Deutschlandflaggen, kleine Gehirne in viel Fleisch versteckt, laute Lieder, viele Biere. Kennen wir doch alles. Wozu dafür mein Leben riskieren? Urlaubsstimmung auf dem Monitor. Die schönsten Flugzeugkatastrophen, Interviews mit Hinterbliebenen oder sowas. Nachdem ich 3 Stunden den Luftraum beobachtet habe, auf jede Bewegung des Geräts geachtet, immer bereit einzugreifen, heben wir zum Landen in Antalya an. Alle klatschen. Ich auch. Eine feine Sitte. Die Menschen sollten viel öfter klatschen. Wenn eine Wurstverkäuferin eine optimale Abwägung erzielt, klatscht. Wenn ich ein schönes Textchen abliefere, steht auf in der Redaktion und zu Hause und hebt das Klatschen an. Es wird zu wenig geklatscht in unserer kalten Welt. Ein Tourist am Flughafen. Nee, ich klatsche da auch immer. Ich meine, ich finde es schon albern, aber wenn alle klatschen, außerdem, wenn einer seinen Job gut macht, soll man das ruhig zeigen. Sie waren noch nicht hier, ich schon. Schön, das Hotel ist schön, wird Ihnen gefallen. Jetzt müssen wir in den Bus. Ich im Hotel Justiana Beach, zweiter Tag. Die Riviera zwischen Alanya und Antalya. Das Hotel ist eine Betonpyramide mit Lichterketten. Drinnen liegt viel Marmorum. Es riecht nach Weichspülmittel. Das kommt aus den Belüftungsanlagen. Die führen hinter der Wand lang. Hinter der dünnen Wand ist das Hotel wohl schwarz und aus Pappe, die mit großen Reißzwecken zusammengehalten wird. Nur nicht nachsehen. Nicht hinter die Wände gucken, alles nass da vom Weichspüler. Im Speisesaal ist es gelb. 300 Touristen und Nichtrauchen ist feige. Hier und da das erste Bier. Ein aufgeräumter Türke erzählt, dass diese Schnupperreisewoche, er sagt wirklich Schnupperreisewoche, von der Regierung gesponsert sei. 5-Sterne-Hotel, 5 Bustagestouren, Flug und Halbpension für 399 Mack. Damit alle heimführen und zahlreich wiederkämen nach gelungenem Geschnupper. In einer Stunde geht die erste Bustour los. Ich schnupper derweil im Hotel rum. Mehrere Kronleuchter hängen sinnlos von hohen Decken. Mehrere Touristen im Whirlpool tauschen Gonokokken. Im Gästebuch haben ungefähr 20 kleine Mädchen reingeschrieben, dass Beachboy Hassan so süß ist. An der Hotelbar ist schon Betrieb. 2 Erwachsene mit Dauerwellen sitzen da. Ein kleines Mädchen kann noch nicht richtig laufen, aber schon erstklassig Bacardi Cola für ihre Eltern bestellen. Das andere Kind, das sie noch haben, ist derweil auf die Fresse gefallen und schreit. Die Eltern trinken Bacardi Cola. Am Strand macht ein sehr dickes Kind einen dicken Haufen. Die Eltern sehen den an, das Meer auch. Das hat keine Standesdünkel. Kein Tropfen rümpft da den Nasen über einen anderen. Wir sollten vom Meer lernen. Eltern am Strand, ich den Haufen betrachten. 2. Tag. Vater. Er ist erst 3. Mutter. Aber er ist schon so weit wie andere mit 10. Vater. Und gefällt's Ihnen? Uns gefällt's so billig. Bei so einem geldwerten Vorteil kann man nichts sagen. Mutter. Ich sag nur, Obacht bei den Unkosten. Vater. Meine Kleine und die Frau sind das ganze Jahr im Urlaub. Ich muss ja arbeiten, von nichts kommt nichts. Mutter, wir sind so richtige Pauschalprofis. Ich, sind Sie zum ersten Mal in der Türkei? Mutter, ja, der Strand ist fast so wie in Mallorca. Sehr schön, das Hotel hat aber nie 5 Sterne. Höchstens 5 Sterne in der Erprobung. Ich, haben Sie Beachboy Hassan schon gesehen? Ich im Bus, 2. Tag. Alle Touristen in Gruppen aufgeteilt. Unser Bus hat die Nummer 43. Ich habe das Gefühl, als wäre irgendwas nicht in Ordnung. Mit dem Bus, mit der Nummer, ich komme nicht drauf. Der Bus fährt am Meer lang. Jeder freie Platz wird schnell bebaut, ehe er um sich greifen kann. Zugebaut die ganze Welt. Überall sieht es bald aus wie überall. Schön, dass alle auch überall hinfahren können. Um da nichts anderes zu machen als sonst. So im Bus weiß ich gerade nicht, was man in anderen Ländern soll. Dort rumlaufen, essen, schlafen, Bus fahren. Hakan ist der Reiseleiter unserer Gruppe. Er sagt, ich heiße Hakan, vielleicht schreiben Sie sich das auf. Das schreibe ich mir gleich auf, ruft eine alte Frau und hebt dabei die Hand in die Luft. Im Bus noch 2 ältere Freak-Brüder mit langen Haaren. Hacke Günther und Hacke Erwin. Alle Touren haben sie sich angemeldet, sonst Pärchen. Vor kurzem waren hier nur Fischerdörfer, sagte Hakan stolz. Heute können in der Saison 200.000 Touristen Platz finden. Leere Bungalows, leere Hotels, keine Menschen. Saison ist nicht. Ein Urlaubsland in der Erprobung und überall Pappeln, die Proleten unter den Bäumen. Die wachsen nur in Mittelmeerländern, wachsen auch nur im Herbst und im Winter und machen, dass die Sonne kalt scheint. Nach einer Stunde Busfahren dürfen wir raus. Wir besichtigen eine Festung. Besichtigen ist was Feines. Steht man rum, raucht ein und besichtigt. Das tut keinem weh. Die besten Besichtiger sind Engländer. Sie fahren in fremde Länder und besichtigen dort Vögel. Überall, wo man auf ruhige Menschen trifft, die früh aufstehen, sich nicht viel bewegen und große Ferngläser rumschleppen, hat man es mit englischen Vogelfreunden zu tun. Die soll man leise grüßen und lieb haben. Nach der Festung besichtigen wir noch eine Höhle und einen alten Turm. Männer stehen vor den Sachen und zeigen mit wichtigen Gesichtern darauf, als würde das Gezeigte nur durch ihre Finger existieren. Ein Tourist zeigt auf den Horizont. Guck mal, da hinten ist unser Hotel. Siehst du? Nein, hier musst du gucken. Dass sie alle Deutsch sprechen, finde ich gut. Auch, dass wir mit unserem Geld bezahlen können. Ich war mal in Thailand, auch mit einer Gruppe. Das war sehr exotisch, aber keiner verstand einen. Und mit dem Geld, dieses umgerechnet, das kann ganz schön kosten. Ich auf einem bunten Abend. Im Speisesaal tanzen Bauchtänzer, die Zuschauer trinken. Die Bauchtänzer sind dick und gucken obszön, die Zuschauer lachen. Die Bauchtänzer holen vereinzelt Zuschauer auf die Bühne, auf die wackeligen Beine, entblößen sie zum Teil. Die Zuschauer zucken unbeholfen mit dicken Leibern, fassen sich an die Brust, in den Schritt. Die Zuschauer nicht auf der Bühne lachen. Geilheit im Saal, Trunkenheit im Saal. Ich im Bus, dritter oder vierter Tag. Wir fahren Bus. 1800 Kilometer in einer Woche. Der Bus fährt und die Leute wachen nur kurz auf, wenn er anhält, steigen verwirrt aus und wissen nicht, wo sie warum sind. Oft sind wir in Fabriken, die Gold herstellen, Leder oder Teppiche. Dann besichtigen wir, wie Gold, Teppiche oder Leder gemacht werden und dürfen dann von den Produkten kaufen. Manchmal werden wir auch auf Märkten freigelassen, dann kaufen alle Calvin Klein T-Shirts. Abends kommen wir müde zurück ins Hotel. Wir trinken an der Hotelbar und gehen schlafen, damit wir morgens munter sind für die Bustour. Der Reiseleiter heißt Hakan, haben wir uns alle aufgeschrieben. Er erklärt uns auf den langen Fahrten in die Fabriken sein Land, auf das er stolz ist, von dem er glaubt, dass wir es nicht mögen. So redet er mit einer Herablassung, die Vorurteile wittert. Alles kommt aus der Türkei, lernen wir. Nikolaus, die Kultur und die Arche Noah. Die großen Berge wachsen hier und Flüsse so fett, dass sie nach Saudi-Arabien verkauft werden. Ich auf einem anderen bunten Abend. 60 Mark und trinken, so viel reingeht. Der Bus fährt uns in ein befreundetes Hotel. Alle haben sich schön gemacht. Weiße Pumps und schwarze Strumpfhosen, Spencer-Jackets, lila. Pullover mit Angora-Applikationen. Das andere Hotel ist noch größer als unseres. Noch mehr Weichspüler, noch mehr Lichterketten. Ein gläserner Fahrstuhl, ein großer Saal und eine kleine Bühne. Neonlicht. Am Rand ein Stuhl. Die schön gemachten Touristen trinken. Auf der Bühne spielt eine russische Geigerin sehr falsch. Ihr Gesicht ist sehr russisch. Sie hört nicht auf zu spielen. Ob die Eingänge verschlossen sind? Wir und die Geigerin eingesperrt bei schlechtem Wein, bis eine der beiden Parteien anfängt zu sterben. Nach der Geigerin ein paar Bauchtänzer, danach wieder Russen, traurige Mädchen tanzen. Sieht jeder, der hinschauen mag, in ihren Gesichtern, dass sie etwas anderes vorhatten in ihrem Leben, als auf einer kleinen Bühne in der Türkei vor Touristen zu tanzen, die immer betrunkener werden und sich langweilen. Wenn jemand mal Mitleid mit mir hat, will ich es wissen und mir die Lampe ausblasen. Ein Tourist im Bus angetrunken. Die Mädels waren nicht von schlechten Eltern, die russischen Frauen schnalzt. Ich fahre ja im Jahr dreimal in Urlaub. Immer pauschal. Ich mache auch immer alle Ausflüge mit. Da lernt man was vom Land kennen. Nur so am Strand liegen wäre nichts für mich. Im Urlaub will ich so richtig ausspannen, mir keine Gedanken machen. Ich im Bus nach, egal, fünfter Tag. Ich habe aufgehört zu lesen. Gestern habe ich das Buch weggeworfen. Habe auch keine Lust mehr zu denken. Ich esse morgens, was auf den Tisch kommt. Dann steige ich in den Bus. Die Landschaft läuft in Körpertemperatur an mir vorbei. Hält der Bus, schaue ich mir irgendwas an. Ich entferne mich nicht weit von den anderen. Wir essen zusammen in Touristenrestaurants, vor denen der Bus hält. Das Essen schmeckt immer gleich, nicht gewürzt wegen der älteren Menschen. Die Landschaft ist immer gleich, schöne Berge. Die schönsten Berge kommen aus der Türkei. Und Häuser, die wie Tankstellen ausstehen oder andersrum. Ab und zu sieht man auch Türken, die winken. Ich entferne mich nicht von der Gruppe. Wir haben alle ein bisschen Angst vor dem Reiseleiter, wie vor einem Lehrer. Ich wollte einen Kaffee kaufen, irgendwo. Der Türke verstand kein Deutsch und ich wollte auch mein deutsches Geld nicht. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich glaube, ich mag die Menschen in meiner Gruppe. Sie arbeiten noch, stellen richtige Dinge her. Die Menschen, die ich zu Hause kenne, stellen nichts her. Sie machen Dinge, die es eigentlich nicht gibt. Ich meine, gibt es die Menschen dann überhaupt? Ein Tourist im Bus. Kann ich ein bisschen mit dir reden? Die Busfahrten sind ja echt fad, obwohl mich Kultur schon interessiert. Das Hotel hat nie 5 Sterne, auch wenn es billig ist, aber ich habe 5 Sterne gebucht. Die Kinder kommen ja nicht mehr mit, obwohl ich die Große verloren habe. Nee, die ist nicht tot. Die hat sich ihr Leben versaut. Die hat einen Nigger geheiratet. Den habe ich zusammengedroschen. Das Schwein grinst noch. Meine Kollegen haben auch gesagt, wenn eine weiße Frau erstmal mit einem Nigger zusammen war, kann man sie abschreiben. Ein zweiter Tourist im Bus. Darf ich mich mal zu dir setzen? Ich sag mal ehrlich, ich wollte mal checken, wie meine Chancen bei dir sind. Du bist allein, ich auch. Ich meine, ich habe ja 2 Freundinnen, das klappt da auch sexuell ganz gut. Die eine lässt mich auch anal ran, aber irgendwas fehlt, verstehst du, was ich meine? Was? Du hast kein Interesse? Dann gehe ich mal wieder auf meinen Platz. Hakan im Bus, letzter Tag. Da sitzen sie, wie Lemminge, ohne eigene Gedanken, haben ja dafür bezahlt. Ich könnte sie zu einer Müllhalde bringen. Sie würden es nicht merken, sie auskippen. Sie würden sich nicht wundern, nur quengeln, Punkt 7, wenn das Essen nicht da ist. Morgen kommt die nächste Gruppe. Himmel, wie ich diesen Job hasse. Allah, mach, dass ein Wunder geschieht. Allah, der aus der Türkei kommt. Na gut. Ich im Bus, letzter Tag. Wie lange bin ich schon hier? Der Bus fährt. Draußen eine Landschaft. Die Türkei ist ein sehr schönes Land. Ich sehe alles aus dem Bus. Wilde Berge, die neu beförstert werden, wie Hakan sagt. Viel Himmel, viel Meer. Ab und zu haben wir Kontakt. Die Menschen sind sehr nett. In meiner Gruppe sind auch alle nett. Überall Pappeln. Beachboy Hassan ist so süß. Ich werde gefüttert, bewegt. Ich bin glücklich. Pappeln sind schöne Bäume. Ich will nicht mehr aussteigen, mich nicht mehr bewegen. Ich will eigentlich nur, dass alles so bleibt. Gott, mach das. Dass der Bus nicht mehr anhält. Gott, der aus der Türkei kommt und da auch lebt. Okay. Ein Tourist an einer Tankstelle unter Pappeln. Ja, diesen Bus habe ich auch schon mal gesehen. Der fährt hier immer vorbei, jeden Tag, ohne anzuhalten. Fährt immer weiter, schon seit ein paar Wochen. Ein Fahrer ist da nicht drin. Wahrscheinlich irgendeine Sache in der Erprobung. Aber jetzt mal ruhig hier, ne? Okay. Das mit dem dicken Mann kann ich ja noch mal lesen, oder? Das ist doch schön, das geht doch gut, das versteht man auch. Ach, Dinge, die man lieben kann, der dicke Mann. Im Fernsehen kündigt wer einen Film an. Joan Collins in der Gewalt der Riesenameisen. Wo sind wir nur hingekommen, dass noch nicht einmal Riesenameisen ihrem sprichwörtlichen Riesenameisengeschmack vertrauen können? Und außerdem ist es wieder kalt draußen, Pfützen geworden, das Licht fahl, ein Frösteln in der Luft und ich mache, was der nahende Winter verlangt, nichts. Hocke zu Bett und gucke Fernsehen. Das sind die Monate, in denen es schwerfällt zu tun, als sei man kultiviert. Der Winter ist nun mal zum Überwintern gemacht. Träge fließt das Blut, dicker als Wasser. Der Mensch streicht mit Hausschuhen die Flure entlang zum Kühlschrank. Was redet ihr da? Ihr wollt auch gehen, oder? Okay, machen wir mal weiter hier. Gut, der Mensch streicht mit Hausschuhen die Flure entlang zum Kühlschrank, tapst da wieder zu Bett mit sauren Gürkchen, denn der Kühlschrank ist leer und zum Rausgehen fehlt der Mut. Der Mensch legt sich mit den Gürkchen wieder hin, deckt sich zu, cremt das Gesicht ein, damit es durch die 35 Grad Raumtemperatur nicht schrumpelt, bohrt in der Nase, schläft und stinkt. Ab und an ist er einsam, denn niemanden mag er diesen Anblick zumuten. Der ist wie Krankheit. Sowas sollte man hübsch mit sich abmachen. Und eben das macht einsam, denn die Freundinnen liegen in ihren eigenen Wohnungen und zum Teil taugten höchstens Herren. Die sind kriegserfahren und bekannt dafür, dass sie viel aushalten. Ich liege im Bett und stelle mir den Mann zur Einsamkeit vor. Da taucht einer auf, wie sie alle aussehen, mit feschem Kurzhaar, hartem Bauch und dünnem Leib. Ich sehe, wie der Mann hektisch mit Hanteln um ein Bett springt zur Technomusik, wie er sich im Bad Creme in seinen Körper schlägt, sehe ihn mit Rollschuhen rumdüsen und einen Freund begrüßen, heißt, ihm auf den Rücken schlagen, bis der bricht. Dünne, moderne Männer tragen karierte Hosen, Caterpillars, gucken nur Tarantino-Filme, reden Mist und sind ungemütlich. Das, was mir helfen könnte, den Winter zu überstehen, wäre etwas, das es seit der Erfindung der Männermodels kaum noch gibt. Und aus dem Nebel meines vollgerauchten Zimmers taucht eine Vision hervor und hustet. Ein dicker Mann. Hübsch und fest, weich und nett anzuschauen wie ein Mädchen oder ein Stofftier. Der dicke Mann ist warm und legt sich träge zu mir aufs Bett. Er liest mir mit seiner dicken Stimme Geschichten vor, erhebt sich manchmal lässig, um ein winziges Schwein zu braten, um mich damit zu füttern. Der dicke Mann muss nichts, nicht schön sein und schlank, und das entspannt ihn sehr. Er kämmt sich seine langen Haare und es ist ihm egal, ob ich hässlich aussehe, weil ihm so etwas eben egal ist. Der dicke Mann riecht nach Marzipan und auf seinem Leib kann ich einnicken wie auf einem Wasserbett. Mein Kopf bedeckt von seiner großen Tatze und ab und zu trägt er mich, damit mir Bewegung geschieht. Draußen ist es dunkel und niemand da. Doch wie immer, wenn die Not am größten ist, kommt just Gott vorbei, der aussieht wie John Collins. Soll ich dir was schenken, fragt er und ich sag ja. Und er sagt, was denn? Und weil Gott John so ähnlich sieht, sage ich aus Versehen, eine Riesenameise. Jetzt ist aber gut. Yeah.